Wir haben ja gerade am Wochenende vieles darüber gesprochen, wie schlimm manche äußere Situationen unseres Lebens sind, wie wir mit uns selbst oft so viel zu tun haben und zu kämpfen haben, dass wir überwinden können, dass wir nicht das Böse tun, sondern das Gute tun. Und das sind ja tatsächlich Erfahrungen, die wir alle miteinander immer wieder machen, dass wir das, was wir uns als Gutes vorgenommen haben, nicht immer realisieren können. Wir verfallen dann oftmals wieder in gewisse Traurigkeiten, in Abhängigkeiten, in das alte Wesen, das, was uns so anhaftet noch, mit all diesen Auswüchsen, die wir eigentlich nicht wollen. Und wir fragen uns manchmal, warum, warum, warum muss ich das alles durchmachen? Wir werden auch durch Situationen in unserer Stadt, in unserem Land und in den anderen Nationen immer wieder belastet und fragen uns, und so wurde auch die Frage zum Beispiel am Sonntag durch jemand gestellt, ganz heimlich natürlich gestellt, ja, warum lässt Gott denn das zu? Es ist so schwer in meinem Leben, was ich alles erlebe. Es ist so schwierig, ich komme eigentlich gar nicht so richtig durch zur echten Freude in Christus. Das flackert mal so auf. Und dann, plumps, ist es wieder weg. Und dann kommt die Traurigkeit des Alltags, dann ärgert man sich wieder, dann schimpft man wieder und vieles andere mehr. Das merken wir doch in unserem Leben. Und das merkten die Christen der damaligen Zeit auch. Deswegen ist hier an die Gläubigen, die damals in Jerusalem lebten, in Israel gesagt, ihr müsst im Glauben fest bleiben. Ihr dürft nicht zweifeln an der Kraft und Vollmacht des lebendigen Gottes in Jesus Christus. Zweifelt ruhig an euch und euren Fähigkeiten, aber nicht an Gott. Und darum ist hier so ein ganzes Kapitel diesem Glauben und dem Festhalten im Glauben gewidmet. Wir haben ja in der letzten Stunde schon davon gesprochen, was alles im Glauben den Einzelnen möglich war. Nicht, weil sie so stark waren. Ich persönlich kenne gar keinen, der stark ist im Glauben. Also der das tun kann, was der Glaube macht. Ich kenne keinen, ich bin auch nicht so einer. Das Menschliche schafft es nie. Versprechungen mache ich, aber halten kann ich sie nicht. Sondern das kann nur Gott in Jesus Christus in unserem Leben. Und wo er es nicht tut, klappt es nie. Klappt es nie. Jedenfalls nicht im Geistlichen, im Guten. Aber wir haben so viele Menschen hier vorgestellt bekommen, die ihr Vertrauen blindlings auf die Zusagen ihres Gottes, ihres Heilandes setzten. Und was Gott sagt, das geschieht einfach. Das stimmt. Und heute lese ich uns dann die Verse 30 bis 40 auch wieder hinweisend auf einige Glaubenshelden, könnten wir sagen, solche, die einfach Gott vertraut haben und Gewaltiges tun durften, nicht sie selbst, sondern Gott durch sie. Ab Vers 30. Durch den Glauben wurde, 30 zuerst Josua, durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos, da sie 7 Tage um sie herumgegangen waren. Durch den Glauben wurde die Hure Rahab nicht verloren mit den Ungläubigen, da sie die Kundschafter freundlich aufnahm. Und was soll ich mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich sollte erzählen von Gideon und von Barak und Simson und Jephthah und David und Samuel und den Propheten, welche haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit gewirkt, Verheißungen erlangt, der Löwen Rachen verstopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind des Schwertes Schärfe entronnen, sind kräftig geworden aus der Schwachheit, sind stark geworden im Streit, haben der fremden Heere da niedergelegt. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Andere aber sind zerschlagen und haben keine Erlösung angenommen, auf dass sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Etliche haben Spott und Geißeln erlitten, dazu Bande und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zerhackt, zerstochen, durch Schwert getötet. Sie sind umhergegangen in Schafpelzen und Ziegenfellen, mit Mangel, mit Trübsal, mit Ungemach, deren die Welt nicht wert war, und sind im Elend umhergeirrt, in den Wüsten, auf den Bergen und in den Klüften und Löchern der Erde. Diese alle haben durch den Glauben Zeugnis überkommen und nicht empfangen die Verheißung darum, dass Gott etwas Besseres für uns zuvor ersehen hat, dass sie nicht ohne uns vollendet würden. Allein der letzte Satz, nicht ohne uns vollendet werden, weist darauf hin, dass Gott sein Wort, den Erlöser kommen zu lassen, wahrgemacht hat. Er hat Jesus Christus, seinen Sohn, angekündigt, der das tut, was kein Mensch tun konnte und überhaupt kein Opfer tun konnte. Nämlich uns vom Tod, von der Sünde, vom Zugriff des Satans zu erlösen. Wir alle, so heißt es hier, auch zu den Gläubigen, sollten mit denen, die vorher schon auf diese Verheißung gewartet haben, sie konnten sie noch nicht sehen, sollten Erlösung empfangen. Die Gemeinde, um die es sich hier dreht, die angeschrieben wird, stand in ähnlicher Situation wie wir auch manchmal. Was war denn die Situation? Die Feinde standen vor der Tür auf der Schwelle. Die Römer. Kurz danach, nachdem der Brief geschrieben war, wurde alles kurz und klein geschlagen in Jerusalem. Jerusalem wurde kaputt gemacht durch die Römer. Titus kam dort, hat alles zerschmissen, der Tempel, die Häuser, die Menschen umgebracht. Sie waren die Besatzungsmacht im Land. Und die Gläubigen, die merkten, Gott hilft uns gar nicht. Die sind immer noch da, er könnte doch mal die Römer rausschmeißen. Stimmt denn sein Wort, dass er uns erlöst und der Herr ist über allem und dass er mit uns sein Reich aufbaut, stimmt denn das? Da herrschen doch andere. Und das merken wir auch heute. Es macht uns manchmal traurig, was in unserer Stadt, in unserem Land alles herrscht. Welch ein Unglaube herrscht. Welche dämonischen Kräfte herrschen, auch im religiösen Sinne. Es gibt so viele religiöse Dämonen, die Gemeinden unterwandern. Und sie tun das einfach. Und Gott lässt das irgendwie zu. Und es geschieht. Und dann fragen sich viele Gläubige, die nun fest an dem Herrn Jesus sind, stimmt denn das Wort? Werden wir denn Sieg haben? Wir merken doch, dass wir immer mehr bedrängt werden. Und wie oft höre ich das dann von anderen? Ach, das geht so weit. Ja, die Gemeinden werden aufgelöst. Wir werden uns nur noch in Hauskreisen treffen. Ja, das sind natürlich Aussagen der Resignation. Man glaubt nicht, dass die Gemeinde Jesu jeden Tag wächst. Sie wächst jeden Tag. Immer mehr, wenn nicht auch gerade an unserem Ort, dann am anderen Ort. Gemeinde Jesu geht nie zurück. Sie wächst weltweit zur Ehre dessen, der sie erlöst hat. Aber eben die Christen der damaligen Zeit und auch heute schauen oft auf das Sichtbare. Und deswegen fangen sie an, innerlich unruhig zu werden. Ich kann mich gut entsinnen, die Jahrtausendwende war eine so wichtige Schwelle für viele Christen. Schon in den 80er Jahren wurde immer wieder darauf hingearbeitet, Jesus kommt wieder, denn die Zeit ist ja erfüllt. 2000 Jahre Gnadenzeit, dann muss doch was geschehen. Und eine große Euphorie war da und viele haben das auch ganz fest so geglaubt. Aber es ist nicht eingetreten. Das haben schon vorher viele geglaubt. Es gab schon viele Gruppen, die gesagt haben, dann und dann kommt Jesus wieder, wie die Montanisten zum Beispiel. Haben alles verkauft, haben sich dann auf den Berg gestellt und haben gewartet, dass Jesus kommt. Er kam nicht. ja, was hat das zu bedeuten oder was bewirkte das bei den Gläubigen bis zum heutigen Tag? Diese Spannung und die Freude auf das Wiederkommen Jesu hat nachgelassen. Man überlässt sich wieder dem Alltag, dem gewöhnlichen Leben. Naja, wer weiß, ob das überhaupt so stimmt. Dann fängt man an zu diskutieren, wann ist denn nun die Entrückung vor der Trübsal, nach der Trübsal, in der Trübsal. Und dann ergeht man sich einfach in Diskussionen und Streitigkeiten. Und die Freudigkeit auf die Wiederkunft Jesu, die lässt nach. Und das ist auch hier geschehen. Ja, die Römer, die stehen da, große Heere vor unseren Stadttoren. Und es sieht aus, als ob sie uns niedermetzeln wollen. Und sie hatten es ja dann auch getan. Sie haben alles zerstört. Und wir, bis zum heutigen Tag findet ja immer noch eine Gedenkzeit am Toten Meer, auf diesem Hügel Masada statt, wo die letzten 900 Widerstandskämpfer sich dann selber das Leben genommen haben, weil sie sagen, das wäre eine Schande, wenn wir jetzt in die Hände der Römer fallen. Manche haben vielleicht sogar den Film gesehen, Masada, ja, wo die Römer dann so ein Wall aufgerichtet haben, damit sie über diesen Wall mit den Rammböcken bis an die Spitze des Berges kommen konnten, um dort einzufallen. Und dann fanden sie nur noch tote Leute davor. Es war eine Schande und es war auch zugleich eine Glaubensmattigkeit zu merken, dass man in die Hände der Feinde fällt. Und so geht es auch sicher vielen Christen heute, denn man hört ja, was alles so geht und möglich ist in dieser Welt. Und man fragt sich, lohnt es sich überhaupt, noch Jesus einseitig nachzufolgen? Ja, in Gedanken vielleicht schon, aber praktisch, praktisch. Und da kommt uns das Wort Gottes zu Hilfe und sagt, schau bitte die an, die sich auf Gott verlassen haben. Waren die verlassen? Nein. Die waren nicht verlassen. Aus unmöglichen Situationen sind sie herausgerettet worden und sind gebraucht worden von Gott in einer gewaltigen Weise. Der Glaube an Gottes Liebe in Jesus Christus, an dieses einmalige Opfer, das Blutvergießen am Kreuz, die Auferstehung von den Toten, die Himmelfahrt Jesu und die Ausgießung des Heiligen Geistes soll im Bewusstsein der Gläubigen bleiben. Sie sollen daran festhalten, das ist die Wahrheit und in dieser Wahrheit werden wir Kraft bekommen und siegreich sein, das Böse zu überwinden. Das ist ja schnell gesagt. Wir haben es hier im Römerbrief jetzt am Wochenende neu gehört, wo Paulus sagt, ja, also nun begebt mal eure Glieder nicht mehr zu Waffen der Ungerechtigkeit. Hört mal auf damit. Kann man schnell sagen. Aber wie sieht die Praxis aus? Oft begeben wir uns doch noch, ja, zu Ungerechtigkeiten, zu fleischlichen Lüsten und so weiter. Schnell gesagt. Aber die Erfahrung macht uns oft traurig. Aber wenn wir festhalten am Sieg Jesu, wenn wir wissen, Jesus ist von den Toten auferstanden und er hat uns auch den Tröster, den Heiligen Geist gesandt, dann werden wir weiter überwinden. Denn diese Kraft reicht über alle Ereignisse auch der Zukunft hinaus, bis zum Ziel hin. Das haben diese Glaubensväter, von denen wir gelesen haben, auch erfahren. Wir haben gelesen von diesen Glaubenskämpfen derer, die Gott berufen hat, das Volk Israel, das Land einzunehmen. Wir sollen auch das himmlische Land einnehmen. Aber im Glauben. Wir sollen festhalten daran, dass dieses Land offen ist. Und als Israel an die Schwelle des verheißenen Landes kam, fanden sie schwer bewaffnete und voll barrikadierte Städte vor. Und da sollten sie nun wohnen. Sie kamen über den Jordan zu der Stadt Jericho. Und Jericho war eine feste Stadt. Eine feste Stadt. Und es wird hier den Hebräern gesagt, schaut doch mal bitte zurück. Gott hat gesagt, ihr sollt das Land einnehmen. und die Stadt auch. Ja, hat denn das nun geklappt oder nicht? Natürlich hat's geklappt. Aber warum? Weil die Leute so kräftig und so stark waren? Nein, weil sie geglaubt haben. Was wurde denn dem Josua gesagt? Also völlig etwas, was man mit dem Kopf gar nicht nachvollziehen kann. Es wurde ihm gesagt, du sollst dich nicht fürchten. Nimm die Leute, geh jeden Tag einmal um die Stadt rum. So, und dann setz dich wieder hin. Mach das 6 Tage lang. Und am 7. Tag 7-mal um diese Stadt Jericho rum. Und lass die Halljahrsposaunen blasen. Was heißt denn Halljahrsposaunen? Alle 50 Jahre gibt es ein Halljahr nach dem Gesetz in Israel. Und da musste jeder wieder zu seinem Eigentum kommen. Das heißt also, wenn jemand sagte, ich konnte meinen Acker nicht so bestellen, ich habe nicht so gut gearbeitet und ich muss meinen Acker verpfänden an einen anderen, der soll das jetzt bearbeiten und ich mache mich einfach zum Knecht bei dem, zum Angestellten, ich werde Mitarbeiter, ich gebe mein Eigentum auf, dann musste er es spätestens im Halbjahr wieder kriegen. Dann war er wieder Besitzer seines Landes und war frei, kein Knecht mehr. Mit solchem Posaune, mit solchem Ton sollten sie einfach dann um die Stadt gehen. Und dann sagt der Herr, das macht. Und ich kann mir lebhaft vorstellen, dass viele dabei waren und sagen, naja, also wir sollen hier die Stadt einnehmen und dann spielen wir denen auch noch ein Lied und so. Also das klappt ja nun gar nicht, ja. Wir haben ja so viele Straßenmusiker hier, nicht, ja. Vielleicht werfen die uns über die Mauer noch irgendein Stück Geld, ja, weil wir so gut spielen. Aber das andere, und siehe da, am 7. Tag, als sie 7-mal um diese Mauer gingen, da fielen die Mauern von selber ein. Und nicht nur das, sondern dieses Volk, das Glaubensvolk, was überhaupt kein richtiges Kriegsvolk war, ging in diese Stadt und konnte alle überwältigen. Obwohl die anderen erfahrener waren darin. Überwältigen. Und das wird hier den Gläubigen gesagt, schaut doch jetzt nicht auf die Römer, schaut doch nicht auf die Umstände, denkt doch mal an diesen Josua. Denn durch den Glauben fielen diese Mauern, nicht durch die Kraft, nicht durch das schöne Reden und Auftreten oder große Sprüche kloppen. Da ging das nicht, sondern es ging durch den Glauben allein. Gott hat das gemacht. Hat keiner von euch bewerkstelligt. Und so will er das auch bei euch machen. Er will nicht, dass du der Kräftige sein musst. Das schaffst du nicht, da versagst du. Sondern du musst Gott den Kräftigen sein lassen. Ihm glauben und vertrauen. Dann macht er, was er gesagt hat, was gemacht werden soll. Er macht zwar nicht, was du denkst, was du machen willst, sondern er macht, was er denkt und was er verheißt. Das tut er dann auch. Denkt also an Josua und Jericho. Wir haben ja gelesen, auch in dem Kapitel zuvor, werft euer Vertrauen nicht weg. In dem Kapitel zuvor heißt es, wir sind doch nicht von denen, die da weichen. Wir sind nicht von denen, die da weichen, sondern Glauben halten. Und in Vers 35, werft euer Vertrauen nicht weg, denn es hat eine große Belohnung. Vers 36, ihr müsst geduldig sein. Geduldig, dass ihr den Willen Gottes tut und die Verheißung empfangt. Meine Frau und ich, wir dürfen ja nun schon 40 Jahre auf dem Weg des Glaubens sein. Und ich kann sagen, der Herr hat uns oft in unserer Geduld sehr geprüft. Das macht er bis zum heutigen Tag. Und ich muss jedes Mal erst ein Ja dazu sagen. Ich habe das noch nicht so in der Tasche, dass ich das immer gleich sage, ja, ja, das ist schon alles und das wird schon alles. Sondern schwierige Situationen, die wir ja ständig erleben, also ich habe kaum einen Tag ohne schwierige Situation. Da muss ich jedes Mal sagen, ja, Herr, du stehst auch da drüber. Und in dem Moment, wo ich das dann sage, dann kann ich ruhig und gelassen werden. Sage ich das aber nicht im Glauben, dann werde ich ganz beunruhigt. Wie wird denn das werden? Und oh, und das ist ja schwer, wie kommst du denn da durch? Und so. Ja? Dann sehe ich überhaupt nichts von Sieg, sondern dann habe ich Angst vor Niederlagen. Sage ich aber, Herr, du bist mein Herr und du hast verheißen, mich durchzubringen und du machst das, dann kann ich ruhig werden. Werft euer Vertrauen nicht weg, Geduld ist euch aber Not. 7 Tage sollten sie um Jericho laufen. Ich komme nochmal darauf zurück. 7 ist ja eine Zahl für die Vollständigkeit der Kraft Gottes. 7, eine symbolische Zahl, ja, in der Bibel. 7 Tage. Vertraut also der Kraft des lebendigen Gottes, egal in welchen Anfechtungen du auch stehst. Und dann passierte da in Jericho noch etwas, was ganz Erstaunliches. Also kann man sich nur freuen oder auch zugleich auch wundern. Da gab es eine Frau, die wurde Hure genannt. Sie verkaufte ihren Leib, Rahab. Und als die Kundschafter von Israel kamen, um die Stadt mal auszukundschaften, nahm sie diese auf. Andere Leute aus der Stadt, von der Obrigkeit, die suchten diese Kundschafter, wollten sie beseitigen. Aber diese Hure nahm sie auf. Und dann sagte sie interessanterweise Folgendes. Sie sagte, wir haben gemerkt, dass Gott mit euch ist. Wir haben gehört, wie er euch aus Ägypten führte. Wir haben gehört, wie ihr durchs Rote Meer geführt worden seid. Wir haben das gehört und wir merken, Gott ist mit euch. Er wird euch Sieg geben. Und sie versteckte diese Leute. Das kann also auch bei uns passieren, dass andere an uns sehen, dass Jesus mit uns ist. Und sie werden dann gebraucht, vielleicht Leute, die in den Augen der Gesellschaft überhaupt nicht so gut dastehen. Denn die Rahab stand bestimmt nicht gut da, die Hure. Aber das Wunderbare ist, diese Frau wurde mit ihrer Familie gerettet, weil sie sich auf die Seite des lebendigen Gottes stellte. Und sie wurde sogar eingefügt in die heilsgeschichtliche Linie der Leute, die Gott im besonderen Dienst bis zur Erlösung in Jesus Christus brauchte. Sie wurde nämlich die Mutter von Boas, dem Urgroßvater von König David. Die Hure Rahab. Können wir im Matthäus-Evangelium lesen, im Stammbaum. Da steht sie plötzlich mit drin. Eine Frau, die eigentlich ausgeschlossen war aus der Gesellschaft, durch ihren Lebenswandel hat Gott gesegnet. Sie hat geglaubt. Sie hat vertraut. Und die wird uns hier in diesem Kapitel auch angeführt. Denkt doch mal an diese Frau. Sie ist nicht verloren gewesen mit den Ungläubigen, weil sie die Kundschafter vom Volk Israel freundlich aufnahm. Und dann gab es so ein Zeichen, dass nachdem ja die Kundschafter, dass die Stadt wieder verlassen haben, ein Zeichen, wenn jetzt Israel diese Stadt einnimmt, wo sie diese Rahab finden und ihre ganze Familie, nämlich ein Zeichen, ein rotes Seil, dass sie sollte aus ihrem Fenster an der Stadtmauer heraushängen. Da wussten dann die Israelis, da ist sie, diese Glaubensfrau, die retten wir. Das rote Seil, ein Zeichen für das vergebende Blut des Lammes. Ja, sie vertraute darauf und sie wurde belohnt. Und dann heißt es hier auch weiter, und denkt doch mal bitte an die anderen, wie zum Beispiel Gideon. Was war denn mit dem Gideon los? Wir lesen das im Buch Richter, hier werden einige aus dem Buch Richter aufgeführt. In Kapitel 7 zum Beispiel, dass dieser Gideon von Gott berufen wurde, ein Kriegsmann zu sein, wiewohl er überhaupt keiner war. Denn die Midianiter, die hatten das Volk Israel mal wieder bedrängt und belastet und die Israelis beteten und Gott erweckte diesen Gideon und sagt, Gideon, du bist der Mann, dich will ich gebrauchen. Und das wird jetzt hier dieser Gemeinde vorgestellt. Denk mal an den Gideon, was passierte denn dort? Der Gideon sollte beauftragt werden, jetzt gegen die Midianiter zu kämpfen. Und er hat mit seinem Kopf gearbeitet, was wir auch so gerne machen. Was bedeutet das? Er hat gesagt, oh, wenn ich den Auftrag habe, dann muss ich jetzt mal alle informieren. In Israel. Und bitten, dass die zu mir kommen und mit mir gemeinsam kämpfen. Hat Gott gar nicht gesagt. Er hat gesagt, Gideon, du bist es. Und dann kamen so viele dort an. Ja, wir lesen, dass es so 32.000 war. Und da hat der Herr gesagt, nein, da mache ich nicht mit. Schick mal alle wieder nach Hause, die ängstlich und verzagt sind. Und das haben sich viele nicht zweimal sagen lassen, sind gleich wieder nach Hause gegangen. Und dann waren 10.000, 10.000 für meine Begriffe sind das auch schon eine ganze Menge. Wenn die gut kämpfen können, ne, kann man den Feind zurückdrängen. Sagt der Herr, da mache ich nicht mit. Und das, sie werden nun daran erinnert, was ist denn da passiert? Gott sagt, ich will selektieren. Ich zeige dir, wen ich dir zur Seite stelle. Und dann, nachdem diese Prüfung war, sie sollten am Bach trinken und wie der Einzelne dort trinkt, so sollte er sortiert werden, rechts, links. Es blieben letztlich 300 Leute übrig. Aber die Midianiter waren angetreten mit 135.000. Und Gott sagt, mit diesen 300 wirst du sie in die Flucht schlagen. Daran wird die Christengemeinde erinnert. Denk doch mal an Gideon. Hat Gott nicht sein Wort dort eingelöst? Und dann hatten sie noch nicht mal rechte Kriegsausrüstung. Sie kriegten dann einen Tonkrug, eine Fackel, ja, und dann standen sie oben auf der Berghöhe und dann zerschlugen sie den Krug und schwenkten die Fackel und riefen einfach, hier ist Gideon und Gottes Schwert. So, und dann hat Gott gearbeitet. Er hat so gearbeitet, dass sich 120.000 der Midianiter gegenseitig selber umbrachten. Die haben gar nicht mehr gewusst, wer ist mein Feind, wer ist mein Freund. Und daran wird die Gemeinde erinnert. Merkt ihr das? Was hat denn Gott hier getan? Warum fürchtet ihr euch? Glaube ist das Wort der Überwindung. Du musst Gott glauben. Du musst Gott vertrauen. Und ich denke, so oft ich das für mich lese, ist das auch eine Ansprache an mein Leben. Ich muss Gott vertrauen und ihm glauben. Ich darf nicht an seinem Wort zweifeln. Er macht alles. Ich brauche es nicht. Ein Wort steht geschrieben an Israel. Ich werde streiten, sagt der Herr. Du wirst stille sein, denn du kannst gegen den Teufel nicht streiten. Das schaffst du nie. Das muss Gott tun. Aber er tut es, wenn ich es zulasse. Dann können wir wieder ruhig werden. Oder da wird von Barak geredet. Denk doch mal bitte an Barak. Wie war es denn dort in Richter 4? Er konnte mit 10.000 Mann Fußvolk nur, die noch gar nicht mal so gut ausgerüstet waren, den kanaanitischen Feldherrn Sisera, der mit 900 eisernen Kriegswagen vor der Tür stand, besiegen. Im Glauben. Die Frau Deborah, die Prophetin, stand ihm da zur Seite und sagte, verlass dich auf den Herrn und du musst dich nicht fürchten. Wenn Gott dir sein Wort gibt, dann wirst du auch Sieg haben. Oder dir wird gesagt, oder denke doch mal bitte an Simson. Ja, was war denn nun mit dem Simson los? Viele erinnern sich, ah ja, der war recht stark, nicht? Ja, der hatte Kräfte, der konnte Türen aushängen von einer Stadt und auf den Berg hochtragen. Ja, der muss ja ein starker Mensch gewesen sein. Simson war von Gott mit einer Stärke, aber nur zu bestimmten Zeiten ausgerüstet, um Israel zu helfen. Es steht immer wieder geschrieben über ihn, auch in Richter 15 und 16, in dem Buch Richter, das müsst ihr mal lesen, dass der Geist Gottes über ihn kam und dann tat er Gewaltiges, was er sonst nicht hätte tun können. Einmal hat er mit einem Eselskinnbacken 1000 Philister schlagen dürfen, die sich aufgemacht haben, um Israel zu vernichten. Und der letzte Krafterweis bei ihm war, als er geblendet worden ist, sein Augenlicht wurde ihm genommen und er im Hause der Philister, wo sie sich versammelt haben, hineingeführt worden ist, angekettet war zwischen zwei Säulen und Gott gab ihm Kraft und ließ das ganze Haus einstürzen, 3000 getötet. Hier steht, denkt doch mal an den Simson. Hat der Simson das gemacht? Das hat Gott gemacht. Ja, wenn Gott so Gewaltiges tut über die Feinde seines Volkes, ja, sollte er nicht für euch auch eintreten? Sollte er nicht euer Leben auch beachten? Oder da gibt es dann diesen Namen Jephtha, in Richter 11 steht das geschrieben. Jephtha, was war das für einer? Er wurde auch von Gott berufen und besiegte die Ammoniter im Ostjordanland, die da aus dem Ostjordanland kamen und Israel bedrängten. Er eroberte 20 Städte. Er war im Grunde genommen ein Unwerter in den Augen der anderen. Aber gerade den hat Gott benutzt, so ähnlich wie Rahab. Er war nämlich ein, man nannte ihn ein Hurensohn, das heißt uneheliches Kind. Und als die Kinder, die Ehelichen, aufgewachsen sind, haben sie dir einfach rausgestoßen. Du sollst mit uns nicht erben, du bist ja ein Bastard. Aber dann kamen schwierige Zeiten. Dann haben sie gesagt, den Bastard, naja, den können wir doch vielleicht gebrauchen. Und haben ihn gerufen, dass er dem Volke hilft gegen die Feinde. Gott segnete diesen Mann und machte ihn zu einem Werkzeug in seiner Hand und schenkte ihm Sieg, Jephtha. Und er wird ja noch mehr Namen hier genannt. Denkt doch mal bitte an David. War denn der David so ein starker Mensch, als er den Goliath besiegte? Nein, er war ein Knabe. Er war ein Knabe, aber er war einer, der glaubte. Er sagte zu diesem Riesen Goliath, ja, du kommst mit Schwert, Spieß und Helm hierher. Ich komme im Namen des lebendigen Gottes. Das ist viel, viel mehr. Verstehen wir, wenn wir die täglichen Situationen, in denen wir stehen, die uns so anfechten, genauso behandeln und sagen, wir kommen im Namen unseres Heilandes Jesus Christus. Werden wir den Sieg erringen. Wir werden überwinden können. Es steht nicht nur in der Offenbarung, jedes Mal in den Sendschreiben, wer überwindet, der wird das und das ererben. Das ist nicht nur ein Wort, was dort steht, sondern das ist eine Verheißung. Eine Verheißung, dass wir überwinden werden. Und sicher haben wir auch so viele praktische Erfahrungen schon gemacht, wo wir überwinden konnten. David kam einfach im Glauben und er hat den Sieg errungen und keiner von den Kriegsleuten aus dem Heer Israels wagte das zu tun. Sie hatten alle Angst vor diesem Riesen, vor diesem Goliath, der jeden Tag auftrat, das Volk Israel verspottete und den Gott Israels verspottete. Keiner wagte den Finger zu rühren. Sie hatten alle Angst, der haut mir den Kopf ab, wenn ich dahin komme. Und David hat gesagt, ich komme nicht im Namen meiner Kraft und im Namen meiner Waffen, sondern im Namen des Gottes Israels, den du höhnst. Und der wird streiten. Und genau das geschah. Er hatte ja bloß eine Steinschleuder, ja, hatte einen Stein, hat ein paar Mal rumgedreht und genau der traf den Goliath in den Kopf. Alle aus. Hätte er auch vorbeigehen können. Aber Gott hat diesen Stein gelenkt. Er war dabei. Oder wenn wir auch von anderen hier gelesen haben, von Samuel. Samuel, diesen Glaubensmann, der schon als Junge dabei war im Tempel, damals in der Stiftshütte, um Gott die Ehre zu geben. Er hat immer gesagt, glaubt an den lebendigen Gott, er wird euch Sieg geben. Glaubt. Und als er dem Volk Israel voranging und auch Opfer brachte und Gott ehrte in 1. Samuel 7, da wurden die Philister, die Feinde, geschlagen. Und es ist auch mein Gebet, dass heute auch besonders die Gläubigen in Israel erkennen, dass es nicht durch Kraft und Heer, sondern allein durch den Geist Gottes geht. Ihr habt ja auch von der Tragik gehört, von den drei Schülern, die man gesucht hat, die entführt worden sind. Jetzt hat man sie bei Hebron erschossen gefunden. Diese drei, nicht? Die Eltern und auch andere, auch in deutschen Städten, haben aufgerufen, gibt uns unsere Jungs wieder, nicht? Die sind tot. Ja, was macht man? Vergeltungsschläge. Ja, ist das die Lösung? Die Vergeltungsschläge bringen nichts. Aber der Glaube an den lebendigen Gott, der sein Wort in seinem Land, in seiner Stadt, unter seinem Volk verheißt und auch tun will, der bewirkt Großes. Deswegen sollen auch wir nicht auf die äußeren Umstände schauen, sondern immer auf unseren Heiland. Und jetzt wird auch von Daniel, ich will das einfach nur kurz streifen, von Daniel geredet. Was war denn mit dem Daniel los in der babylonischen Gefangenschaft unter dem König Darius? Ja, er wurde einfach verleumdet. Passiert uns doch auch. Was reden die Leute alles über uns? Ich staune manchmal, was die glauben, alles so zu wissen. Ist uns selber noch gar nicht aufgefallen, dass wir sowas kennen und machen. Aber die anderen wissen das über uns. Ja, reden und reden. Und die Verleumdung ging so weit, dass man ihn verklagte. Der König musste ein Gesetz unterschreiben, nicht? Wer dort betet, wer also jemand anbetet ohne den König allein in 30 Tagen, nicht? Der muss also bestraft werden. Ja, und da wurde der nicht nur in irgendeine Löwengrube geworfen, sondern in einen Löwenkäfig, wo es hungrige Löwen gab. Das lesen wir dann nämlich einen Tag später, dass die so hungrig waren, dass die Leute, die da reingeworfen worden sind, die wurden alle zerfetzt. So hungrig waren die. Und Daniel kam da hinein. Tja, und die haben gar nichts gemacht. Der Löwenrachen wurde zugehalten, haben ihn freundlich angesehen. Und der König kam am nächsten Tag und schaute, lebt denn der Daniel noch? Ja, der lebt noch. Ja, Gott hat das gesehen. Gott hat das gemacht. Und dann wurden die Verkläger da hineingeworfen und in 0,nix waren die auseinandergerissen. Ja, daran sehen wir einfach, eigentlich hätte der Daniel genauso auseinandergerissen werden können durch diese Löwen. Aber Gott macht das. Und dann lesen wir von den drei Freunden, die in den Feuerofen kamen. Weil sie auch das Standbild nicht anbeteten, was dort Nebukadnezar hat aufrichten lassen in Babel. Tja, die sind gar nicht verbrannt. Aber diejenigen, die das Feuer geschürt haben, die sind verbrannt. Denn es war so heiß, so stark, starke Hitze, dass die dabei umgekommen sind. Und die da drin waren, die wurden bewahrt. Daran werden wir erinnert und wurde die Gemeinde angesichts der römischen Invasion auch erinnert. Sie sollten festhalten am Sieg Jesu von Golgatha. Er ist der Herr über Hölle, Tod und Teufel. Viele sind aus der Schwachheit kräftig geworden. Tote wurden auch wieder lebendig. Wir haben ja Beispiele, zum Beispiel bei Elia, nicht der Sohn von der Witwe zu Zarpat, ja, der wurde aufgerichtet. Oder bei Sunamiten, der Sohn unter Elisa, wurde einfach wieder zum Leben erweckt. Gott vermag alles, wenn wir ihm vertrauen. Der Sieg über den Satan, und das wurde ja der Gemeinde hier deutlich gemacht, ist errungen. Ist errungen. Sie hatten ja Golgatha nun vor Augen gestellt bekommen. Sie haben sich zu Jesus bekehrt, sahen aber auf der anderen Seite andere Situationen um sich herum, standen mittendrin. Ist Golgatha nun der Sieg oder haben die Leute recht, die wir vor unseren Augen haben? Jesus ist der Sieg und der Sieger. Glaubt nur an ihn. Denn die Glaubensväter, die hier berichtet, von denen berichtet worden ist, haben auch an diesen Sieg geglaubt, auch wiewohl sie Golgatha noch nicht gesehen haben und noch nicht erlebt hatten, also sichtbar. Sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. Aber wir sind jetzt in Christus vollendet. Darum kann uns nichts mehr geschehen. Das sollte hier der Gemeinde gesagt werden. Und ich denke einfach, dass auch wir das brauchen. Es gibt so viel verzagte Christen. Warum eigentlich? Ist Christus jetzt schwach geworden? Ganz bestimmt nicht. Wir sind nur schwach geworden im Glauben. Wir vertrauen ihm nicht mehr. Wir denken, Golgatha ist kein kompletter Sieg. Da müssen wir noch was hinzutun. Es gibt ja Religionsgemeinschaften, die das behaupten, nicht? Die Moon-Sekte zum Beispiel, ne? Der Moon, der Gründer, der hat gesagt, was Jesus nicht geschafft hat, das musste ich vollenden. Ja, und seine Familie. Ja, das ist, sie glauben nicht, dass Christus einen vollkommenen Sieg errungen hat. Und so ja auch viele andere, nicht? Die ja dann zu der Bibel immer noch was da hinzubringen wollen. Ein paar Bücher dazu, die verschiedenen Sekten, weil sie glauben, dass das, was hier geschrieben ist, nur eine Vorgabe war, aber nicht eine Vollendung. Wir leben als Kinder Gottes, soweit wir Kinder Gottes sind, immer von der Vollendung aus. Wir sind bereits im Fertigen. Und wir schauen eigentlich nur noch die Werdegänge in dieser Zeit an, was hier noch vor sich geht, aber nicht mehr in der Hinsicht, dass diese Werdegänge Herr sind über die Gemeinde. Die Gemeinde ist erlöst. Sie kommt durch, selbst in solchen Situationen, wie wir gelesen haben, dass einige gesagt haben, also wir nehmen gar keine Erlösung an, wir lassen uns lieber auf den Scheiterhaufen verbrennen, weil das Leben danach das Bessere ist. Manche hätten ja Erlösung annehmen können, hätten ja vielleicht einen Kompromiss eingehen können und sagen, naja, also ich habe es nicht ganz so gemeint, ich will noch ein bisschen weiter leben. Da haben wir gelesen, ja, manche haben das gar nicht angenommen, sondern sie sind lieber bewusst in diesen Märtyrertod gegangen, damit sie das Leben, was Gott in Jesus für sie errungen hat, völlig einnehmen. Denn das Beste, wir sagen mit Recht, das Beste kommt doch noch. Wir haben das Beste hier nicht auf der Erde in der Sichtbarkeit. Das Beste haben wir in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. So wie es Johannes auch sagte in seinem ersten Brief, also ich freue mich immer wieder, wie stark er Ausschau hielt dahingehend, Jesus zu sehen. Er sagt, ja, wenn wir ihn dann sehen, wir werden ihm gleich sein. Das wird Freude sein. Und Paulus hat auch geschrieben, ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn sein. Er war nicht lebensmüde. Manche, die wollen ja rausscheinen aus der Welt, weil sie lebensmüde sind, weil sie sagen, also hier will ich nicht mehr mitmachen. Nein, er hat sich gefreut, hat gesagt, aber nun nicht meine Entscheidung, sondern Gottes Entscheidung ist wichtig. Um des Auftrages willen bleibe ich dann auch noch hier. Aber die Freude ist groß. Petrus hat gesagt, ja, ich weiß, dass ich meine Hütte bald ablegen werde. Deswegen sage ich euch noch schnell, bleibt fest im Glauben. Das hat er so gesehen. Nicht, weil das traurig war, dass man aus dieser Welt gehen musste. Nein, das Ziel ist fest. Und durch den Glauben haben wir bereits, wie sagt es Jesus, die Welt überwunden. Der Apostel Paulus hat ja auch zu den Gläubigen Folgendes gesagt, weil die auch anfingen zu diskutieren mit der Auferstehung, stimmt denn das und wie, ach, können wir uns ja gar nicht vorstellen, wie kann denn das zugehen? Ach ja, die einen haben gesagt, wir stehen in den Kindern auf. Naja, und ach, wer weiß, das ist alles nur so philosophisch gemeint. Und was sagt er dann in 1. Korinther 15, Vers 34? Werdet doch mal nüchtern. Was meint er damit? Waren die betrunken? Nein. Er sagt, werdet mal nüchtern. Haltet euch mal im Glauben an eurem Heiland fest und sündigt nicht. Denn ihr seid doch hier, damit andere sehen, dass Jesus der Herr ist, dass er den Sieg errungen hat. Denn etliche wissen nichts von Gott. Und dann sagt der Apostel, das sage ich euch, die ihr Christen seid, zur Schande. Ihr jammert und klagt. Ja, wie sollen die anderen da erkennen, dass ihr einen lebendigen Gott habt? Ist ja nicht möglich, sage ich euch zur Schande. Dass ihr ein schlechtes Zeugnis gebt. Das Zeugnis soll sein, dennoch, Gott bleibt Sieger. Egal, was hier passiert, egal, wie das hier aussieht, ob da nun Dritter Weltkrieg kommt oder was da auch kommen mag, Gott bleibt Sieger in Jesus Christus. Und das sollen wir und dürfen wir auch ausstrahlen. Ja, das möchten wir auch, nicht? Und das soll die Ermutigung sein, auch hier im Hebräerbrief. Alle Glaubenshelden haben dieses Zeugnis von der Wahrheit Gottes sichtbar werden lassen. Da ist sind Dinge geschehen, die sie selber nicht regeln konnten, aber im Vertrauen auf den lebendigen Gott erfahren haben. Somit sollen auch wir erkennen, dass Jesus der Sieger ist in unserem Leben. Er ist der Vollender. Er ist der, wie es Paulus an die Kolosser schrieb, der uns heilig gemacht hat. Weißt du, dass du heilig bist? Da kam doch neulich jemand, ach ja, das sprachen wir, wegen Heiligkeit. Sind wir denn Heilige? Ja, natürlich. Wenn du glaubst, dass Jesus dich vollkommen gemacht hat, dann bist du heilig. Bist du ein Heiliger? Heilig heißt ja nichts anderes, als dass du vollkommen sauber bist vor Gott. Und dass überhaupt nichts Schmutziges mehr da ist. Das heißt heilig. Und deswegen spricht Paulus ja auch die Gemeinde an mit ihr Heiligen. Und er sagt im Kolosserbrief deutlich, Christus hat uns heilig, gerecht und vollkommen gemacht. Und daran haltet euch fest. Klagt nicht über euch selbst, was ihr noch nicht äußerlich gesehen könnt, sondern schaut auf den, der alles vollbracht hat. Trotz unserer äußeren Unvollkommenheit, die wir manchmal verspüren, dürfen wir Glauben und Glaubenstaten als Vollkommene in Christus tun. Glaube ist immer stark und immer siegreich. Glaube ist stark und siegreich, wenn ich auf meinen Heiland mein ganzes Vertrauen setze, werde ich merken, sein Sieg von Golgatha stimmt, auch heute, auch für mich, ohne Diskussion. Und das möge der Herr auch uns wieder ganz neu schenken, nicht nur der Gemeinde damals angesichts der römischen Macht, die um sie herum war, sondern auch uns, die wir äußerlich gesehen in schweren Zeiten leben, die auch noch schwerer werden. Krieg und Kriegsgeschrei, Unrecht nimmt überhand. Ja, und die Liebe soll nicht in uns erkalten, die Liebe zu Gott und somit zu dem Nächsten. Der Herr segne uns darin. Amen.